Blockcast Black Stories, Folge 12 vom Oktober 2008. Der Black Stories Podcast wird präsentiert von blog.über.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Black Stories Edition. Ja, heute mal was ganz Außergewöhnliches, weil René haben wir wieder weggeschickt. Und heute habe ich mir zwei gut aussehende jungen Damen herbestellt. Und ja, eigentlich schade, dass wir hier nur Radio machen. Und ich stelle euch mal vor, die eine ist unsere bekannte Bloggerin Pizzi. Hallöchen. Hallo. Hallo. Jetzt wisst ihr schon, wie sie drauf ist heute. Wir sind schon ganz aufgeregt. Und noch aufgeregter ist bestimmt ihre Lieblingsfreundin, wie sagt man, ihre Busenfreundin. Und zwar die Kathi. Hallo Kathi. Hallo. Ja, wie geht's euch? Gut. Gut. Alle Quality. Ja? Ja. Jetzt kommt der Winter, jetzt spielt man wieder öfter, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich merke das schon. Kommen wir mal vorbei. Sehr gut, finde ich. Auf eine Story. Ja, Black Stories, für alle, die es nicht wissen, ist das bekannte Kartenspiel vom Moses Verlag. Und ja, die Regeln sind ganz einfach. Pizzi erklärt die jetzt nochmal für euch. Er hat nämlich aufgepasst. Also der Stefan, der liest jetzt mit seiner schönen Radiostimme eine Geschichte vor, beziehungsweise Fragmente einer Geschichte, und wir müssen dann erraten, quasi, was da passiert ist in der Geschichte. Genau. Also es geht um Kriminalgeschichten. Ja. Sozusagen. Und das Entscheidende ist halt, ihr müsst mir so Fragen stellen, dass ich nur mit Ja oder Nein antworten kann. Genau. Ja? Und wenn ihr nach einer halben Stunde immer noch nicht drauf gekommen seid, dann gebe ich euch einen Wink, wie ihr in die richtige Richtung kommt. Das wird ja nicht passieren. Falls, genau. Sorry, sagst du jetzt. Warte erstmal. Eben, also setz dich mal nicht zu sehr unter Druck. Komm, stell die Uhr hier hin. Ja, dann würde ich sagen, sind ja alle Fragen offen und fangen wir einfach mal an, oder? Ja, genau. Okay, dann suche ich mir hier eine Story raus, und das Besondere ist heute, wir haben eine Hörerstory. Und heute eine Story von Melissa, Milena und Joscha. Da haben drei Leute dran geschrieben? Ja, also die ist ein sehr kreatives Team. Und dafür schon mal schönen Dank. Und ich hoffe, ihr schafft es auch, das rauszukriegen. Wir haben uns ja wirklich Gedanken gemacht. Na sicher. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir eigentlich mal an, oder? Ihr seid soweit? Ja, los. Dann geht's jetzt los. Das Thema der heutigen Story lautet Mundtot. Und die Geschichte dahinter? Jens fuhr mit dem Zug von A nach B. Er starb mit einem Plastikstäbchen in der Hand, bevor er A wieder erreicht hatte. Und jetzt seid ihr dran. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Also er ist nach B gefahren und wieder zurück nach A. Ja. Spielen die Orte eine Rolle? Nein. Deshalb wahrscheinlich nur A. Okay. Geschickt eingebaut. Ja. So, weiter. Das Plastikstäbchen, mit dem hat er gegessen, oder es war ein Esswerkzeug, oder? Da kann er nicht mit Ja oder Nein antworten. War es zum Essen, also ein Besteck quasi? Nein. War es so ein Stäbchen vom Sprengstoff? Nein. Du musst ja nicht voll gehen, wir sind hier nicht in Hollywood. Warum nicht? Ist der Zug explodiert? Die kommen nicht aus Miami, die Drehbuchschreiber. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Sind hier nicht bei CSI. Ja, so. Aber Fernseh gucken hilft wahrscheinlich. Oh. Richter Holt. Nein, das war jetzt eine Falle. Das ist jetzt aber gemein. Nein. So, ein Plastikstäbchen. Hat er noch aus Plastik, sondern ein Stäbchen? Hat das im Gepäck gehabt? Nein. Das war von jemand anders. Also, ich sag's mal so, Ja oder nein? Er hat sich was gegönnt und das ist ihm nicht bekommen. Zum Verhängnis geworden. Ist das so ein Spießstäbchen? Nein. Gyros. Also, es hat, wie gesagt, nichts mit Essen zu tun. Ach so, gut. Ist ja schon mal. Ein Plastikstäbchen. Wo kann man ein Plastikstäbchen? Plastikstäbchen. Ein Getränk? Nee. Da hat aber die Kirsche drauf. Ja, genau. Essen, da haben wir auch gedacht. Ach, ja, okay, trinken auch nicht. Nee. Aber er hat sich was gegönnt. Ja. Hat er das irgendwo gekauft? Hat er das im Zug erworben? Nein. War er überhaupt im Zug? Hat er von jemand anders erworben? Also er war im Zug dann, wo es passiert ist letztendlich, wo er gestorben ist. Hat er das von jemand anderem erworben, dieses Stäbchen? Ja, ja. Ist er mit der Deutschen Bahn gefahren? Das ist sie unerheblich. Sagst du? Ja. Hm. Kannte er denjenigen, von dem er es erworben hat? Nein. Also ein Fremder für ihn? Ja. Der wollte ihn umbringen? Nein. War es ein Versehen? Es war so gesehen ein Unfall. Ein Unfall. Ist er dann erstickt? Ja, so geht's in die richtige Richtung. Es geht in die richtige Richtung. Wo sie es ja im Mund gesteckt haben. Ja. Das steckt man sich in den Mund, wird nicht. Plastikstäbchen. Ja, aber das ist nicht zu essen. Ein Zahnstocher. Nein, kein Zahnstocher. Plastik. Wann steckt man sich Plastik in den Mund? Verstehe ich auch nicht, mit Zahnbürste. Nee. Also, fassen wir mal zusammen. Er ist, wie gesagt, mit dem Zug von A nach B gefahren. Ne? Hat dort irgendwas gemacht und ist dann wieder zurückgefahren. Und da ist es dann passiert. Und jetzt wäre für euch natürlich interessant zu wissen, was hat er denn. Warum ist er mit. Oder wo ist er mit dem Zug hingefahren? Was hat er sich denn. Das ist nicht relevant. Nicht wo, aber er ist ja mit dem Zug wohin gefahren, hat sich dort irgendwas gegönnt. Zum Shoppen. Ja, so, auf jeden Fall. Aber was hat er denn geshoppt? Was hat er sich gegönnt? Plastikstäbchen. Ja, was. Wo ist denn ein Plastikstäbchen mit dran? Im Eis. Das ist aber nichts zu essen. Ist ja nichts mit Essen. Ja, ich denke mal nur an Essen. Ist ja ein Plastikstäbchen. Gibt ja gleich was zu essen. Weiß auch nicht. Wie alt war denn derjenige, der im Zug gefahren ist? War der vielleicht 3 und hat ein Spielzeug und musste so unbedingt essen? Oder? Was ist denn aus Plastik, was man kauft? Außer also ich würde sagen, so ein Jugendlicher. Aha. Aha. Plastik. Stäbchen. Der Plastikpiercing in der Zunge und hat sich denn ungünstig in seinen Mandeln. Aus. Brutal heiß. Zungenpiercing. Ja, Zungenpiercing ist schon gut und jetzt versucht man irgendwie. Und, aber jetzt, wieso hat das dann in der Hand? Muss das ja irgendwie rausgemacht haben. Der wollte sich's reinmachen. Er hat sich das Piercing frisch stechen lassen. Hm. Richtig. Mami hat's verboten. Er ist dann mit dem Piercing wieder zurückgefahren. Ja. Und dann, genau, wollte er nicht, weil, dass es jemand sieht. Nee, damit hat es nichts zu tun, auf keinen Fall. Aber es hat wehgetan, er wollte es mal rausmachen, hat es wieder reingemacht, hat es falsch reingemacht, Dings ist aufgegangen und schön dran verschluckt. Aber immer, was Mama gesagt hat. Also das war auf jeden Fall, damit hast du schon mal die Todesursache raus. Das war ein Zungenpiercing. Genau, es war ein Zungenpiercing. Aber jetzt ist ja die Frage, warum ist das passiert? Vielleicht, weil sich Essen dran verfangen hat. Ist auch wieder ein sehr guter Weg, du bist schon ganz dicht dran. Na, er konnte damit noch nicht essen. Wenn er sich frisch gestochen hat, dann tut es ja noch weh irgendwie. Man darf dann eigentlich gar nicht essen. Eine Zeit lang. War noch betäubt. Ihr seid total dicht dran. Ja, wir sind hier gerade mal über die 10 Minuten rüber. Was habe ich gesagt? Nee, ihr habt es ja noch nicht raus. Eben. Warum ist so viel Kacke hier? Doch, doch. Ja. Na, er hat es rausgemacht, weil er was essen wollte. Essen ist schon ein guter Hinweis. Spaghetti, die hätten sich sonst dran verfangen. Nee, nicht so kompliziert denken. Also er hat es rausgenommen zum Essen. Nein, hat er eben nicht. Es ist durch den Unfall, also durchs Essen rausgefallen. Rausgefallen, ja. Hat es ja rausgemacht? Ich denke, er hat es nicht rausgemacht. Du hast sowas gesagt, er hat es rausgemacht. Aber nicht absichtlich. Richtig? Absichtlich auf keinen Fall, nein. Gut. Was kann denn. Es kann denn so ein Kaugummi, damit es rausgeht. Das ist doch fest verankert. Ich kann Piercing nicht rausgehen. Alles, was ihr jetzt zuletzt gesagt habt, das ist total entscheidend, wenn er da jetzt nochmal drüber nachdenkt. Was du gerade gesagt hast. Das Loch war zu groß und es ist durchgerutscht. Yummy! Nee, du hattest irgendwie gesagt, dass es nicht richtig fest war oder so in die Richtung. Und das ist schon mal sehr gut. Es war nicht richtig fest. Ja. Er hatte auch noch eine Zahnspange. Was hat er denn gegessen? Was hat er gegessen? Das ist so egal. Naja, es steht hier ja mit in der Story. Deshalb möchte ich das von euch. Wenn wir jetzt alle Gerichte durchgehen, die es gibt? Gebäck, Geflügel. Es ist was anderes. Kekschen. Das ist schon in die richtige Richtung. Was Süßes. Gebäck. Was Süßes, ja. Und was? Bonbon. Kaugummi. Was hattest du ja schon gesagt? Schokolade. Nee. Eis. Nee, wo kann er es denn hergehabt haben? Aus dem Zug? Nein. Aus dem überteuerten. Aus dem Piercing-Studio. Richtig. Die haben ihm was mitgegeben. Ja. Zur Beruhigung. Ein Traumzucker. Ja, so ähnlich, aber kein Traumzucker, sondern. Ein Bommi. Was? Ein Bommi. Nein. Schokolade. Hast du gesagt nein? Was haben die denn? Keks. Glückskeks. Was Süßes hat die noch nicht? Ein Lutscher. Eine Zuckerstange. Ein Lutscher. Ein Lutscher, genau. Aha. So. Ach, und jetzt fasst das alles geklebt zusammen. Er lutscht also im Zug den Lutscher mit aus seinem neuen Piercing. Piercing-Studio. Den Lutscher aus dem Piercing-Studio. Welches Piercing-Studio gibt denn jemanden einen Lutscher mit? Das ist ja schon mal also, völlig... Ja, also da würde ich nicht reingehen. So, also er lutscht dann, zack. Und das Piercing verfängt sich im Lutscher. Das verfängt sich im Lutscher. Das Piercing kann sich in den Piercing bleibt dran kleben. Also wir müssen das mal richtig stellen. Das war so ein Lutscher mit Kaugummi drin. Und dann ist ihr habt das schon richtig erfasst. Also er hat den Lutscher nicht im Piercing-Studio gegeben, bekommen, das ist Quatsch, sondern... Am Schalter des Zuges, da hat er den wirklich. Mhm. Aber es ändert ja jetzt nichts an der Tatsache, dass er daran gestorben ist. Und warum? Das hatte er da ja auch schon fast. Da weiß ich, das Piercing mit dem Lutscher verfangen hat und dann ist es rausgerissen. Aber eigentlich müsste er dann wieder mit rauskommen. Naja, sagen wir mal so, was könnte denn der Grund sein, warum das Piercing dann... Ja, die Kugel hat sich gelöst. Ja, klar. Ja, durch aber das ewige Lutschen. Nee, wer könnte da einen Fehler gemacht? Der Piercer. Ja, und warum? Er hat es nicht richtig nicht festgeschraubt. Der Zucker hat es angelöst. Ja, ich lasse es jetzt einfach, mal so, lass es jetzt einfach mal so der gelten. Der Piercer hat es versaut. Ist absolut richtig, was ihr gesagt habt. Ihr habt damit die Story gelöst. Haha. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was habe ich gesagt? Die Deutsche Bahn hat ihn umgebracht mit dem Lutscher. Nee. Und ich lese jetzt nochmal die komplette Lösung vor. Mhm. Also hier steht, Jens fuhr mit dem Zug zu einem nahegelegenen Piercingstudio. Dort kaufte er sich ein neues Zungenpiercing. An der Kasse beim Zahlen bekam er einen Waldmeister-Lolli. Deshalb bin ich jetzt von ausgegangen, dass es der Bahnschalter oder das Piercingstudio sein könnte. Klingt eher nach Piercingstudio. Ja. Eigentlich ja, okay. Aber ist ja letztendlich egal, ihr habt es ja gewusst. Nun setzte Jens das neue Piercing ein und nahm den Zug zurück nach Hause. Mhm. Auf der Fahrt begann er an dem Lolli zu lutschen. Das neue Piercing war sehr locker zugedreht. Dann hat er ja mal den Fehler gemacht. Und öffnete sich durch die Lutschbewegung. Hm. Er schluckte das Piercing und stickte noch während der Fahrt. Und was war das dann mit Plastikstäbchen in der Hand? Das Plastikstäbchen in der Hand. Der Rest von dem Lutscher. Der Lutscher. Genau. Okay, alles klar. Der Stiel. Okay. Genau. Ah. Ja, sehr gut. Aber, da muss ich ja sagen, du meintest ja, das Stäbchen hat nichts mit Essen zu tun. Aber hat ja doch was mit Essen zu tun. Es dann ist ja ein Überbleibsel davon. Da hast du uns ganz schön auf eine falsche Fährte geführt. Ich wollte nicht, dass er gleich nach einer Minute die Story rauskriegt. Aber ihr wart doch sehr gut. Das war doch schon mal zur Einstimmung nicht schlecht. Und ich denke, wir sehen euch wieder bei irgendeiner neuen Story, oder? Bestimmt. Oder war es langweilig? Nö. Gut, weil Pizzi hatte mir ja auch vor der Sendung noch erzählt, dass Kathi eine totale Black Stories, ein totales Black Stories. Da hab ich doch nicht zu viel versprochen. Ja, du hast dein Versprechen gehalten. Ja. Ja, sie hat es ja quasi mal eingefasst. Eiskalt gelöst, ja. Ja. Eigentlich saß ich hier nur als ist Deko rum. Das alles wegen Richter Holkes. Ja. Ja, Fernsehgucken hilft wirklich, ne? Ja. Da kann man doch schon seine Kreativität bewahren. Ja, also vielen Dank an Melissa, Milena und Joscha. Genau. Juhu. Wir schließen uns an. Genau. Und mal sehen, ihr hattet ja mehrere Storys geschickt. Vielleicht kommt da noch eine mal. Na, mal schauen. Wir werden sehen. Genau. Und Pizzi, weil sie ja unseren Podcast jedes Mal hört, wird euch jetzt sagen, wie ihr euch an uns wenden könnt. Und zwar die Kontaktmöglichkeiten, die hier unten auf diesem Zettel stehen. Bei Kontaktmöglichkeiten. Also entweder ihr schreibt uns eine schnupplige E-Mail am blog at juba.de. Oder ihr nutzt das Kontaktformular im Blog oder die Kommentarfunktion. Oder ihr könnt uns auch anrufen unter der Nummer 030 202 36803. Ist auch kostenlos. Also ihr werdet hier nicht abgezogen. Ja, allerdings nur, wenn ihr im Blog den grünen Hörer aufruft. Ach so. Nur dann. Das ist das Kleingedruckte. Ja. Genau, da hättest du uns fast eine Kostenfalle genommen. Aber sonst ist es kostenlos. Wir schreiben das kostenlos. Genau. Man weiß ja, wo kostenlos draufsteht, ist nicht immer kostenlos drin. Nicht immer. Nein. Und für euch nochmal der Hinweis, ihr könnt uns auch eure Black Story schicken, wenn ihr kreativ seid, so wie Melissa, Milena und Joscha. Genau. Und wir freuen uns drauf und natürlich habt ihr drei ein Black Stories Kartenspiel gewonnen. Und ihr natürlich auch. Geil. Pizzi. Mensch. So, ich weiß gar nicht, ob ich eins habe. Davon mal geil. Ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und Geburtstag. Das wird noch geraten. Ich heule gerade schon. Also die Tränen laufen. So schlimm? Ja. Ah, deine Stimme verstellt sich nicht. Dann danke ich euch fürs Hiersein. Bitteschön. Ihr dürft jetzt wieder nach Hause fahren. Danke. Ja, und ja, ich denke, wir sehen uns mal wieder zu einer neuen Story. Bestimmt, ja. Und euch danke ich fürs Zuhören oder wir danken euch fürs Zuhören. Und ja, wir verabschieden uns jetzt. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Black Stories Podcast bei blog.juba.de. Jeden Monat neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.